Wiederholung in drei Abschnitten. Herr Matthes, ums deutsche Theater tobt eine erbitterte Debatte. In manchen Blättern ist zu lesen, das deutsche Theater stehe vor dem Niedergang. Es werde dort keine Kunst mehr gemacht, nur noch Fäkal- und Bluttheater. Ich bin jetzt 25 Jahre in diesem Beruf und habe schon diverse Wellen und Moden erlebt. Mal hieß es, der Regisseur ist der Größte, jetzt ist es der Schauspieler. Mal war Dekonstruktion angesagt, jetzt ist es eher die Restauration. Die einseitige Beschreibung, die Sie genannt haben, wird dem Theater nicht gerecht. Dass manche Medienleute die Geschichte vom großen Niedergang des Theaters erzählen, halte ich für absurd. Ich kann dazu nur sagen, habt ihr es nicht eine Nummer kleiner? Welchen Anspruch haben Sie beim Schauspiel an sich selbst? Ich habe den Anspruch, meinen Beruf mit Wahrhaftigkeit auszuüben. Mit Respekt vor dem Stück und den Mitspielern. Eine gängige Meinung übers deutsche Theater ist, dass Regisseure ihre Schauspieler erniedrigen. Das ist auch so eine Mär. Die Geschichte vom vergewaltigten, ausgelieferten Schauspieler. Das sind doch alles erwachsene Leute. Und es ist eine Schauspielerlust, über gewisse Grenzen hinauszugehen. Letzten Endes zählt nur die Qualität der Aufführung. Was wirklich quälend und deprimierend ist im deutschen Theater, das sind die Möchtegern-Regisseure, diejenigen, die sich selbst überschätzen. In einigen Kritiken wird die Theaterwelt als verschworene Bande von Nichtskönnern beschrieben, als Konspiration der Stückevernichter, die blind an einem Strang ziehen. Das ist doch Unfug. Dazu ist das Theater viel zu vital. Die Szene ist ungemein differenziert und zersplittert. Regisseure ziehen nicht an einem Strang, die finden die Arbeit anderer Regisseure tendenziell eher zum Kotzen. Mir scheint, Teile der Theaterszene haben eine große Angst davor, sich lächerlich zu machen. Man wagt nicht, Erotik oder sogar Liebe darzustellen, allenfalls im negativen Sinn, im Hohn. Sie haben völlig recht. Selbst Regisseure wollen sich doch verlieben. Selbst Regisseure sitzen manchmal sprachlos vor einem anderen Menschen. Und in jedem noch so zynischen Menschen steckt der verschüttete Romantiker. Die Sehnsucht, sich einem Gefühl hinzugeben und es nicht zu kritisieren. Viele Regisseure inszenieren aber nur noch das verschüttete Gefühl und nicht mehr die Sehnsucht. Das ist mir schleierhaft. Welche Angst steckt dahinter? Die Angst, sich zu öffnen. Jeder von uns ist ja dauernd verletzt worden. Als Kind, als Erwachsener, als Liebender, als Künstler, ja, ja. Aber immer nur auszuweichen. Im simpelsten Fall durch Ironie und im etwas komplizierteren Fall durch einen möglichst interessanten, konzeptionellen Umweg. Das ist feige. Dazu passt, wie in vielen Inszenierungen die Männer dargestellt werden. Es sind entweder Luschen oder Türstehergestalten, Bodyguard-Wichte, Figuren, die in 10 Sekunden gestanzt wurden und dann den Abend lang so weitermachen. Wie konnte es passieren, dass die Kunst der Menschendarstellung so verödete? Tja, wie konnte das passieren? Seltsam. Man vereinzelt die Menschen auch auf der Bühne, anstatt zu zeigen, dass sie ein Bedürfnis haben, zueinander zu kommen. Aber anstatt die Sehnsucht zu inszenieren, wird der Status quo fast grinsend beobachtet. Guckt euch diese Hampelmänner an. Dabei ist man doch selber einer der Hampelmänner. Ende des ersten Abschnitts.